Wir spielen die Hits im besten Mix für euer Wochenende. Radio Kiepenkerl. Und weiter geht's. Summer, got to hide it, catch the rays.